1. Gott, fremde Nationen sind in den Rech Messages Igentum eingedrungen, haben deinen heiligen Tempel in Tweet und Jerusalem in einen Trümmerhaufen verwandelt. 2. Sie haben die Leichname deiner Diener den Vogeln des Himmels samt Fraß überlassen und das Fleisch der Gläubigen den wilden Tieren vorgeworfen. 3. Das Blut der Menschen wurde rund Jerusalem y Wasser vergossen, wobei niemand anwesend war, die Toten Ordnungsgemäß zu bestatten. 4. Wir sind der Dirch zum Gegenstand des Spots für Unseher Nachbarn geworden und müssen die Verachtung soe den Hohn Unseherer Umgebung ertragen. 5. Y Langer, Herr, wurde den Zorn noch anhalten und wurde den Eifer weiterhin y ein Wurzehrens fewer brennen. 6. Gies deinen Grimm über Jean Volker aus, die dich nicht anerkennen, und über die Königreich, die deinen Namen nicht anrufen. 7. Denn sie haben das Volk Jacob gewaltsam vernichtet und seinen gesamten Lebensraum in ein Wust verwandelt. 8. Halte uns die should unsere Vorfahren nicht vor, sondern lass uns bald den Erbarmen erfahren, die wir wollig entkraftet sind. 9. Hilf uns, o Gott unsere Rettung, der Ere deines Namens willen, errett uns und verjib uns unser Sünden zum Schutz deines Anzehens. 10. Warum sollten die Nationen spottisch fragen, wo unser Gott bleibt? Lass sie vor unseren Augen die Vergeltung für das vergossene Blut deiner Diener spüren. 11. Lass das Klagen der Gefangenen zu dir dringen und beware durch den Machvoll Kraftgen, die bereits dem Tod geweiht sind. 12. Zahl unseren Nachbarn die Lasterungen, die sie gegen dich gerichtet haben, sieben Farkheim, indem du sie für ihr Respektlosigkeit zur Verantwortung siehst. 13. Wer aber den Voken die Schaf den Wade, wer den dir uig danken und deinen Ruhm allen künftigen Generationen verkündigen.